denk ich immer an unsere Liebe mit Wehmut zurück. Wenn der Almenrausch blüht, weiß ich nimmer, gibt es wieder für mich ein solches Glück. Warum kann es nie mehr so wie damals werden? Warum kann es nie mehr so wie früher sein? Wenn der Almenrausch blüht, frag ich immer, warum bin ich so einsam und allein? Jodi, jodi, jodi, di, o, jodi, jodi, jodi, di, o. So frei und gingen verliebt nur Hand in Hand. Doch dann war sie fort, ein Glück brach entzwei, die Liebe, die uns einst verband. Ich nimmer.